In einem dunklen Traumszenario wird ein junger Mann genötigt, sich innerhalb einer totalitären Maschinerie an nächtlichen Hausdurchsuchungen, Räumungsaktionen und Deportationen zu beteiligen. Wie sehr eine Generation, die bei Kriegsende kaum 7 Jahre alt war, sich von den Verbrechen in den KZ später betroffen und an ihnen mitschuldig fühlte, zeigt dieses Hörspiel. Reaktionen auf die Erstsendung mündeten in der Frage, warum der junge Autor überhaupt über so etwas schreibe, was er nicht erlebt habe. Seine Antwort damals: Als ich das Hörspiel schrieb, war ich 24 Jahre alt und stand dieser Frage, die für mich etwas Selbstverständliches in Frage stellt, in hilfloser Sprachlosigkeit und im Zorn gegenüber. Warum ein Schriftsteller über die Vergangenheit des Volkes schreibt, zu dem er gehört, wer so fragt, kann auch gleich fragen, warum ein Schriftsteller überhaupt schreibt. Das ist geheim, geheim. Nur für Eingeweihte. Mir könnt ihr es sagen. Ich träume ja nur. Er träumt. Habt ihr das gehört? Er träumt. Es kann nur ein Albtraum sein. Ihr erinnert mich an Wühlmäuse, die nie Zeit haben und Gänge bauen ohne Verstand. Kein sehr schmeichelhafter Vergleich. Was sind das, Wühlmäuse? Warum habe ich Angst vor euch? Vor euren schwarzen Ärmelschonern. Trauerbinden. Keine Ärmelschoner. Wir sind eine traurige Behörde. Eine Behörde? Was verwaltet ihr? Was schreibt ihr da auf das viele Papier, das auf euren Tischen Stapel bildet? Er tut unschuldig. Die Heuchelei wird ihm bald zu anstrengend sein. Ich bin unschuldig. Er glaubt es mir im Glauben. Ein Unschuldiger. Ein Museumsstück. Der geborene Schauspieler. Was habt ihr? Ich gehöre nicht zu euch. Ihr seid mir unsympathisch. Ein Spiegel für ihn, damit er erkennt, wie ähnlich er uns ist. Das ist unnötig, er weiß es zu genau. Ich habe mich im Traum verirrt. Auch im Traum gibt es Wegweiser. Man muss nur lesen können. Ich werde gehen. Ihr könnt mich nicht festhalten. Eure Gesichter sind ohne Augen. Was sollen uns die Augen? Haben wir doch Hände zu unterschreiben. Ich könnte dir nicht erschrecken. Hände zu töten. Du bist schon erschrocken. Zu Tode erschrocken. Das ist unser Sieg. Lasst mich in Ruhe. Ich bin jung. Ich will weiter nichts als schlafen. Das ist zu viel verlangt in dieser Zeit. Du musst dir den Schlaf mit Träumen erkaufen. Ich werde aufwachen. Du bringst alles durcheinander, junger Mann. Dein Traum ist dein Leben. Ich habe meinen Wecker gestellt. In spätestens 2 Stunden wird er klingeln und ich wache auf. Er wehrt sich. Umso besser wird er für uns arbeiten. Der weiß noch nicht, wie lange 2 Stunden dauern können. Ich muss aufwachen. Ich muss zur Universität. Morgen habe ich Examen. Beruhige dich und alles fällt dir leichter. Ich hasse euch. Gib ihm schon seine Ärmelschoner. Wir müssen wieder an die Arbeit. Der Raum hier hat keine Fenster, aber man wird mich trotzdem hören. Ich warne euch. Jetzt schreit er auch noch um Hilfe. Lass ihn doch. Das gehört dazu. Ich will hier raus. Lasst mich raus. Hilfe! Kann mich denn niemand hören? Frau Hartmann! Seine Wirtin. Erika! Seine Freundin. So, das Schlimmste ist nun überwunden. Was geht hier eigentlich vor? So neugierig? Gut, sollst du es erfahren. Ich registriere die zu erfassen. Wir sammeln die zu erfassen. Und schaffen sie her. Ich verwalte die Kleiderkammer. Ich führe die Kartei. Ich die Listen mit den Abgängen. Wir sind zuständig für die Methode. Und die Technik. Wir sind die Exekutive. Leichenbestatter. Ich, mein Junge, leite die Organisation. Du hast sie zu merken. Pflicht ist Pflicht. Befehl ist Befehl. Ich verstehe kein Wort. Aber ich habe Angst. Ich habe Angst. Angst, Mitleid, Nächstenliebe sind auf den Feierabend zu konzentrieren. Hast du das verstanden? Ich verstehe kein Wort. Was wollt ihr von mir? Nummer 2 übernimmt dich. Du wirst alle Abteilungen kennenlernen. Gehalt nach Tarif, Beförderung zum Inspektor wird dir in Aussicht gestellt. Aber... Komm schon. Ich zeig dir deine Arbeit. Ich bin unschuldig. Das wichtigste Hilfsmittel ist der Stadtplan. Welche Stadt ist das? Unsere. Welche sonst? Nein, das ist doch alles ganz anders heute. Der Plan ist neuesten Datums. Aber warum ist das Datum übermalt? Weil es dich nichts angeht. Also pass auf, das Verfahren ist einfach. Ich lese die Namen vor, du suchst die Straße, machst ein Kreuz. Warum ein Kreuz? Wenn du willst, nimm es als Symbol. Wir gehen alphabetisch vor. In dieser Liste hier trägst du die Zahl der Familienangehörigen ein. Ich kann nicht schreiben, meine Hände zittern. Auch das geht vorbei. Man wird uns gleich Kaffee bringen, der tut gut. Ich will keinen Kaffee. Also fangen wir an. Ich nenne zuerst die Adresse, dann Namen und Größe der Familie. Hebbelstraße 10, Salomon Alberts. Frau und 3 Kinder. Alter der Kinder 5, 7 und 10. Hast du die Hebbelstraße? Ja, da machst du ein Kreuz bei Haus Nummer 10. Und auf die Liste schreibst du erstens Alberts und eine 5. Das bedeutet 5 Personen. Du siehst eine ganz einfache Angelegenheit. Warum interessiert euch diese Familie? Du fragst zu viel. Ich muss doch wissen, was ich tue. Wozu? Mach deine Kreuze, schreib deine Zahlen. Das hier ist die ruhigste Abteilung. Wohin führt die zweite Tür da hinten? Noch immer Fluchtgedanken. Ich komme hier raus, verlass dich drauf. Vielleicht, wenn du tot bist. Aber das hat noch Zeit. Wir haben noch viel zu tun, also keine Zeit zum Diskutieren. Es geht weiter. Goethe-Allee 16. Ingrid Baumgart. Alleinstehend. Hast du? Schubertstraße 22. Josef Bertram. Frau, aber keine Kinder. Hast du? Bismarckstraße 33. Hermann Dahmen. Frau und 2 Kinder. Alter 13 und 16. Hast du? Kleiststraße 45, Gerd Döring, Frau und 3 Kinder, Alter 7, 10 und 14. Hast du? Wagnerstraße 3, Josef Goldmann, Frau und 6 Kinder, im Alter von 2, 4, 8, 9, 10 und 12. Hast du das? Auf der Liste auch. Immerhin 8 Personen. Das lohnt sich, oder? Scheint eine unruhige Nacht zu werden. Siehst du, nur eine armselige Toilette steckt hinter dieser zweiten Tür. Na? Wie gefällt es dir? Hast du schon was gelernt? Ich kann Kreuze zeichnen. In die roten Adern eines Stadtplans kleine schwarze Kreuze. Und Zahlen auf eine Liste rein, das kann ich auch. Bis jetzt sind das noch leere Zeichen für dich. Wie wertvoll sie sind, wirst du in Abteilung 2 lernen. Es ist Nacht. Eine Herbstnacht. Der Wind treibt Schatten durch die Straßen, reißt Laub hoch und lässt es tanzen. Sie sind ein Dichter. Findest du? Eine kleine Entspannung für mich, diese Versuche. Nach dem Dienst schreibe ich manchmal Gedichte. Wirklich? Und für heute Nacht fällt mir sogar ein klassisches ein. Von Mörike, glaube ich. Gelassen stieg die Nacht ans Land. Lehnt träumend an der Berge Wand. Ihr Auge sieht die goldene Waage nun der Zeit in gleichen Schalen stille ruhen. Sehr gut. Ich arbeite gern mit gebildeten Menschen zusammen. Sie sind widerlich. Danke für das Kompliment. Humor muss unsere schwere Arbeit auflockern. Ich habe eine Hoffnung. In deinem Alter ist Hoffen was ganz Natürliches. Mein Wecker wird klingeln. Es ist ja nur ein Traum. Wecker lassen einen manchmal im Stich. Aber die Motoren laufen schon. Nummer 3 und 4 erwarten dich zu einem kleinen Ausflug. Na, Kleiner, deine erste Tour? Ja. Na, wir sehen, das macht Spaß, nachts so mir nichts, dir nichts, Leute aus dem Schlaf zu reißen. Was wollt ihr von ihnen? Wir sammeln sie ein. Wie Lumpensammler. Und dann? Dafür ist eine andere Abteilung zuständig. Du, achte mal auf ihre Gesichter. Angst haben die. Angst vor mir. Jeder Doktor kriecht zu meinen Füßen. Jeder Professor. Alle die, die mich früher nicht mal angesehen hätten. Halt's mal. Mich? Ein Hilfsarbeiter. Und erst die Weiber. Alle könnte ich haben. Alle. Aber ich denk nicht dran. Mach mich doch nicht schmutzig. Versuche nicht, aus dem Wagen zu springen. Gefahren zu schnell. Und du halt endlich deinen Mund. Ebbelstraße 10. Wir sind da. Die hören jetzt schon unsere Schritte. Oh, werde ich jetzt mal klingeln. Das hat keinen Zweck. Aufmachen, Polizei! Du, lass den auch mal klopfen, der soll's doch lernen. Na, mach schon, dann spiel ich nicht auf. Machen Sie bitte auf. Oh, bravo, Kleiner. Vorsicht, jetzt dreh ich die Tür ein. So, da wären wir. Ist hier jemand? Was wollen Sie? Polizei! Wo ist Ihre Familie? Aber Sie können doch nicht. Meine Familie ist verreist. Ich komme mit. Wir können sofort gehen. Na, immer mit der Ruhe. Werd mich mal umsehen. Vielleicht ist Ihre Familie nur ins Wohnzimmer verreist oder ins Klo. So nehmen Sie mich doch mit. Was wollen Sie von meiner Familie? Da finden wollen wir die. Ja, dann habe ich sie schon gefunden. Laufen Sie, alle vier. Sprachlos. So lasst sie doch in Ruhe. Nimm dich zusammen, auch daran gewöhnt man sich. Alles Routinesache und außerdem notwendig. Komm mal los, runter. Da wartet eine Luxuslimousine auf euch. Gepäck braucht ihr keins. Aber wohin denn? Wohin denn? Wohin denn? Beruhigen Sie sich, Sie kommen in ein Lager. Und warum? Warum? Ja, auf geht's! Hast dich ganz gut gehalten, Kleiner. Mir ist schlecht. Im Handschuhkasten liegt ein Apfel. Mir ist schlecht. Das gibt es nicht. So etwas gab es nicht. Ein Traum. Vielleicht. Warum regst du dich auf? Du tust nur deine Pflicht. Niemand verlangt von dir, dass es dir Spaß macht. Wir sind da, Goethe-Allee 16. Diesmal keine Kinder. Schade. Jetzt lass ihn mal allein. Meinetwegen. Ich tue es nicht. Mach schon. Sei vernünftig, du hast keine Wahl. Aufmachen, Polizei. Lauter. Aufmachen, Polizei. Noch lauter. Aufmachen, Polizei. Schon zurück? Der Wagen ist voll. Der neue? Hat geheult. Ich bin unschuldig, hat er gesagt. Und? Hältst du mich für einen Anfänger? Er hat's gelernt. Du bist zwar ein ziemlich gefährlicher Bursche. Passt nicht direkt in unsere Behörde. Aber dass du nützlich bist, daran gibt's keinen Zweifel. Ich weiß genau, was ich wert bin. Ihr wollt euch die Hände nicht schmutzig machen. Bei mir macht das nichts aus. Schon gut. Wo ist der Neue jetzt? Abteilung 3. Gut. Sehr gut. Zigarette? Nein. Nimm ruhig. Sind besonders gute. Nein. Dann nicht. Kannst du Schreibmaschine schreiben? Nein. Lernst du alles? Alles lernst du bei uns. In dieser Abteilung haben wir vor allem mit Listen zu tun. Seid ihr Menschen? Oh, wenn schon, dann ist deine Frage falsch. sind wir Menschen, das könntest du fragen. Aber warum? Was sonst als Menschen? Tiere. Du tust den Tieren Unrecht. Ich gehöre nicht zu euch. Wirklich nicht? Ich lebe in einer anderen Zeit, in einer besseren. Man muss an Kulissen glauben können. Ich bin unglücklich. Was für einen Luxus du dir leistest. Ich will hier raus. Schrei nicht so. Pass auf, hier sind die Listen. Wie du siehst, harmloses Papier mit harmlosen Linien und unzweideutigen Überschriften. Hier zum Beispiel steht Hosen. Und was steht auf dieser Liste? Nun? Lass mich in Ruhe. Du weißt genau, dass du nicht drumherum kommst. Also? Hier steht Oberhemden. Und hier Kleider und hier Leibwäsche. Und hier Schuhe. Und hier. Nun? Auf dieser Liste steht Haare. Klar und deutlich. Und hier Strümpfe. Und hier Blusen. Und hier Gold. Gold? Zähne. Was? Goldzähne. Unsinn. Alles Unsinn. In meiner Zeit, in der ich lebe, sind auf den Straßen zufriedene Menschen, sind die Häuser neu. Der Himmel ist friedlich, die Zeitungen schreiben über Frühjahrsmoden, die Hörsäle sind überfüllt von Sorglosigkeit, die Unschuld in allen Gesichtern. Mein Kompliment für eine solche Zeit. Es ist dein Irrtum, Kleiner, zu glauben, man lebe zwischen zwei Jahreszahlen. Doch nun an die Arbeit. Da drüben liegen die Sachen, neue kommen jeden Tag dazu. Wir haben sie zu sortieren. Du weißt schon, nach den Überschriften der Listen. Unbrauchbares Zeug auf den Haufen Lumpen. Bei uns geht nichts verloren. Und dann wird gezählt. Ihr müsst euch beeilen, sie bringen die neuen Sachen schon rauf. Ziemlich gutes Material, glaube ich. Fast neuwertige Sachen dabei. Wir fangen jetzt an. Am besten gleich hier. Die Schuhe. Wie heißt es bei Aschenputtel? Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Wenn ihr fertig seid, schickt ihn zu mir. Ja, ja. Wie du siehst, sind die Paare zusammengeschnürt. Sonst gäbe es bei den Tausenden von Schuhen ein heilloses Durcheinander. Tausende. Also fang an. Leichte Arbeit. Tausende. Na? Was hast du für einen Eindruck von meiner Organisation? Bis jetzt. Denn noch hast du lange nicht alles gesehen. Was macht ihr mit dem Zeug? Den Schuhen, Hosen und Kleidern? Dafür ist diese Behörde nicht zuständig. Wer hat sich das alles ausgedacht? Gründlichkeit. Dafür ist unser Volk berühmt. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Und diese Späne kann man noch verwenden. Das war meine Idee. Übrigens, hat der Wecker schon geklingelt? Noch nicht? Dann können wir uns ja der nächsten Abteilung zuwenden. Oder bist du ermüdet? Ist deine Aufnahmefähigkeit beeinträchtigt? Überfordert wird bei uns niemand. Wir tun unsere Pflicht. Und wie du siehst, die Maschine läuft, weil sie laufen muss. Ich will aufwachen. Ich will endlich aufwachen. Alles zu seiner Zeit. Komm. Da stehen sie. Karteikasten neben Karteikasten. Und in ihnen saubere Postkarten, große Karteikarten. Viele? Nummeriert. Was soll das? Darauf steht Name, Vorname, Geburtsdatum und Sterbedatum. Wieso Sterbedatum? Das ist doch ganz einfach. So wie derjenige, dessen Name oben auf der Kartei vermerkt ist, nicht mehr lebt, wird die Karte abgestempelt. Erledigt. Erledigt? Dann wird sie abgelegt, streng nach Alphabet in die Kartei eingeordnet. Ich weiß, hier geht alles streng nach Alphabet. Diese Karte zum Beispiel, Hermann Golde, Alter 7 Jahre. In diesem Falle fehlte das genaue Geburtsdatum. Erledigt und abgelegt gestern am, den wievielten hatten wir gestern? Ist ja egal, hier steht's irgendwo. Das ist wichtig, kannst du dir gleich merken. Der Datumsstempel darf nicht vergessen werden. 7 Jahre. Saubere Postkarten, große Karteikarten. Das Format hat sich als am günstigsten erwiesen. Begonnen hat mein Vorgänger die Kartei mit DIN A5-Format, aber das hat sich nicht bewährt. Viel zu tun? Sicherlich ist hier viel zu tun. Wenn man nicht allzu sehr bummelt, kann man es gut schaffen. Vielleicht ab und zu mal eine Überstunde, aber das kommt selten vor. Dafür hat man immer Ordnung. Da Das ist wichtig. Der Vorgang an sich ist einfach. Abteilung 5 gibt uns die Liste der Verstorbenen. Die Liste mit den Eingängen bekommen wir von Abteilung 2. Nun werden die Karten sorgfältig ausgefällt und nach der Liste aus Abteilung 5 abgestempelt, dann als erledigt in die Kartei eingeordnet. Was jedoch nicht so einfach ist, hier, der Buchstabe A zum Beispiel. Die gleichen Namen häufen sich, sodass nach Vornamenalphabet gearbeitet werden muss. Hör gut zu, ich glaube, es kann nicht schaden, wenn du einen Einblick in diese Arbeit bekommst. Manchmal sogar muss nach dem zweiten Vornamen sortiert werden. In absehbarer Zeit wird der Raum hier nicht mehr ausreichen. Ein Neubau wird erwogen. Ich jedoch halte einen Anbau für wesentlich vorteilhafter. Was meinst du? Doch, bestimmt gewiss. Dann würde ein vollständiger Umzug zu umgehen sein. Ich bin müde. Todmüde. Gar nicht verstehen. Wer das nicht gewohnt ist, diesen ganzen bürokratischen Aufbau, den ermüdet das zu Anfang. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, ob man nicht Abteilung 4, also meine Abteilung, mit Abteilung 5 zusammenlegen sollte. Das wäre eine erhebliche Arbeitsvereinfachung. Ich habe den Vorschlag auch schon schriftlich fixiert und eingereicht. Ich glaube, man wird ihm Beachtung schenken. Ich hoffe es. Abteilung 5? Ach, der Neue. Inspektoranwärter, was? Nein, ich träume nur. Humor hast du auch. Wie erfreulich. Ja. Wenn du hier in meiner Abteilung rumschlüpfen willst, dann... Daran liegt mir nichts. Dann sieh dich vor. Ich habe gute Beziehungen. Ich weiß doch ganz genau, dass Nummer 6 gegen mich intrigiert. Der soll sich bloß in Acht nehmen. Willst du einen Schluck? Nein. Im Dienst verboten, ich weiß. Aber was ist nicht alles verboten? Probier mal. Guter Stoff. Was Seltenes in diesen Zeiten. Nein. Meinetwegen... Du kommst doch gerade von Nummer 6. Hat er was gesagt, dieser Speichellecker? Was gehen mich eure Intrigen an? Nicht so abweisend, junger Mann. In jeder Behörde findest du das. Das Beste ist, du lernst gleich, wie man da mitspielt. Glaubst du, sonst säße ich hier? Ich meine, ohne meine Beziehungen? Sie sind betrunken. Nein, so schnell schmeißt mich nichts um. Aber was bleibt einem übrig in einem so langweiligen Laden? Langweilig? Ich finde es nicht langweilig. Ja. Wenn man es genau nimmt, habe ich gar nichts zu tun. Und da fängt man eben an, sich zu langweilen. Was haben Sie denn zu tun? Interessiert es dich? Es beginnt mich zu interessieren. Eigentlich müsste ich ja unten im Hof sein. Im Hof? Auf den du vom Fenster aus hinuntersiehst. Hier ist sogar ein Fenster. Aber vergittert. Das ist ja ein Schlosshof. Merkst du es jetzt, wo du bist? Ein Schloss. Na und? Zu was anderem war es nicht zu gebrauchen, seit die Fürsten aus der Mode sind. Eigentlich schade. Ein barockes Schloss. Über dem Toreingang grinsen die Putten. Sogar eine Kapelle ist dabei. Das alles ist unmöglich. Warum unmöglich? Langweilig ist es. Hier sitzt man nun, starrt auf die Uhr und wartet auf den Dienstschluss. Was machen Sie auf dem Hof? Ich gehe gar nicht runter. Wozu das? Ich kriege die Listen mit den Neueingängen. Abteilung 2. Ich weiß. Vor der Nummer 4 solltest du dich auch vorsehen. Der macht immer ein höfliches Gesicht. Das ist verdächtig. Und was machen Sie mit der Liste? Ich müsste mich nun auf dem Hof aufbauen und alle Namen abstreichen, die erledigt sind. Erledigt? Ja, doch. Und da immer alle erledigt sind, wozu dann noch abstreichen? Ich bleib hier oben, mach meine Häkchen hinter die Namen, mein Zeichen auf die Liste. Damit hat sich's. Ja, was ist? Ist der Neue noch bei dir? Ja. Soll sofort nach Abteilung 6 kommen. An der Konferenz beiwohnen. Gut, ich schicke ihn rüber. Hast ja gehört. Abteilung 6. Ich gehe nicht weiter. Warum nicht? Interessanter ist es da auf alle Fälle. Ich habe schon gewartet. Es ist jetzt genug. Aber. Ich kann nicht mehr. Ich halte das nicht aus. Ich kann einfach keine Luft mehr bekommen in dieser Hölle aus Listen, Karteien, Abteilungen. Gut Ding will Weile haben. Natürlich ist die Theorie sehr verwirrend für einen Anfänger. Aber notwendig. Doch grau bleibt alle Theorie, wenn man eben die Praxis nicht kennenlernt. Die nun folgenden Abteilungen sind die Kernzellen der Behörde. Ich habe nichts mit euch zu tun. Einbildung, mein Lieber. Wir haben Nachwuchssorgen. Komm jetzt. Nein. Der Klügere gibt nach. Und du bist doch der Klügere, nicht wahr? Der Stärkere jedenfalls bin ich. Aber das halte ich nicht aus. Du denkst immer nur an dich, anstatt an die Sache. Interessiert es dich nicht, die Wahrheit zu erfahren? Das ist nicht Wahrheit. Ein Traum. Man lacht über dich. Das schadet deinem Ansehen als zukünftiger Mitarbeiter. Mitarbeiter? Man hat dich als Inspektor vorgeschlagen. Das ist eine Auszeichnung. Ich weiß. Eine Ehre. Also, Gehen wir. Sie schreiben wirklich Gedichte. Ich nenne sie Versuche. Wenn du willst. Ich will es nicht. In Abteilung 6 ist gerade eine Konferenz mit Abteilung 7. Du sollst dabei sein. Hier entlang. Die bisherige Methode erschien mir schon immer unzureichend. Es hat doch alles geklappt. Das schon, aber allein der Verbrauch an Munition. Ja, das ist wahr. Hier ist das Gutachten. Ich bin da sehr skeptisch. Wer hat das geschrieben? Ein Assistent von der Universität. Ein Assistent? Tja, wir wollten kein Aufsehen erregen, darum auch keinen Professor hinzuziehen. Aber dieser Hempel ist deine Kapazität. Professor Hempel? Das ist der Neue. Ich hatte ihn ganz vergessen. Kennst du diesen Hempel? Ich höre Vorlesungen bei Professor Hempel. Aber meine Herren, ich muss doch bitten zur Sache. Unsere Abteilung hat das neue Verfahren entwickelt. An Ihnen liegt es nun, die Probe zu machen. Was steht denn in dem Gutachten? Dass einem normalen Motor entströmender Auspuffgas führt unweigerlich zum Exitus, wird es in einen geschlossenen Raum geleitet. Die Zeit der Gaszufuhr kann auf 15 Minuten festgesetzt werden, da dann der gewünschte Erfolg eingetreten sein wird. Interessant. Aber wer hatte denn die Idee mit dem Lastwagen? Das lag doch nahe. Ein geschlossener, luftdichter Aufbau ist leicht auf einen Lastwagen zu montieren. Dann braucht nur noch der Motor angelassen und das Gas in den geschlossenen Aufbau geleitet zu werden. Das ist nicht wahr. Wie bitte? Hast du Bedenken? Der Wagen ist fertig. Man könnte ihn also ausprobieren. Das erleichtert unsere Arbeit. In technischer Hinsicht ist die Ausführung einwandfrei. Beste handwerkliche Qualität. Ich habe mich selbst darum gekümmert. Die Idee ist genial. Sie ist einfach und gerade darum so verblüffend. Ich will hier raus. Raus will ich. Zu Menschen. Zu Menschen. Zu Menschen. Der ist ohnmächtig. Komischer Kerl. Was machen wir mit ihm? Legt ihn dort aufs Sofa. Der kommt schon wieder zu sich. Also können wir anfangen. Nummer 14 ist noch nicht da. Der verspätet sich immer. Ist denn eine Rede so notwendig? Nummer 1 will es so. Na? Wieder klar im Kopf? Wo bin ich? Auf dem Hof. Die Nachtluft ist erfrischend. Und über uns die Sterne. Weit und unbegreiflich. Der Mond. Ja. Sein Licht verfängt sich in der herrlichen Barockfassade. Nein, nein. Er sieht zu. Der Mond sieht zu. Habt ihr keine Angst, dass er sieht, was hier im Hof geschieht? Dass er sieht, was Menschen tun, was ihr tut, wir? Dass er es sieht? Ihr müsst ihn verdunkeln, schwarze Tücher über den Hof hängen. Kein Licht darf mir durch Ritzen eindringen. Halt den Mund. Er sieht euch zu, er sieht alles. Halt's Maul! Entschuldige. Aber jetzt können wir wieder vernünftig reden. Da drüben steht diese kleine geniale Erfindung. Ein Lastwagen, weiter nichts. Wenn das keine gute Arbeit ist... Die Türen schließen luftdicht und beinahe schalldicht. Hier, dieser kleine Schlauch und ein einfacher Motor nehmen uns die Arbeit ab. Wie findest du das? Ah, da kommt Nummer 14. Darf ich vorstellen? Nummer 14, ein neuer sozusagen, ein Referendar. Angenehm. Die kleine Erbauungsrede fertig? Ja, aber müde bin ich. Noch immer? Ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen, so früh oder so spät, wie man es nennen will, aufzustehen. Nun, wie gefällt dir die Organisation? Er antwortet nicht, das gibt sich. Es gefällt mir alles sehr gut. Es zeigt Geist und Fantasie vereint mit peinlichster Sorgfalt und Ordnung. Das klingt ja wie auswendig gelernt. Nur nicht so feierlich, Kleiner, wir sind auch nur Menschen. Man tut, was man kann. Was ist das? Sie kommen. Du bleibst. Für dich gibt es kein Entkommen mehr. Ich habe die Aufgabe, euch mit eurem weiteren Schicksal vertraut zu machen. Vielleicht fürchtet ihr das Schlimmste, aber es ist nicht so. Ihr bleibt am Leben. Ich hoffe, ihr empfindet das als Geschenk. Natürlich müsst ihr arbeiten, nicht? Das ist klar und vernünftig und einleuchtend. Jeder muss arbeiten, wir so gut wie ihr. Dass ihr für uns arbeiten müsst, das ist doch nicht mehr als recht und billig. Man gibt sich Mühe mit euch. Darum müsstet ihr eure Kleider ablegen, die jetzt chemisch gesäubert werden. Darum müsst ihr ein Brausebad nehmen zur Desinfektion. Läuse, Wanzen und anderes Ungeziefer sollen nicht in unsere Arbeitslager eingeschleppt werden. Wir sind ein sauberes Volk. Daran müsst ihr euch gewöhnen. Damit alles reibungslos geht, lasst euch freiwillig, ohne dass wir Gewalt anwenden müssen, dieses Brausebad gefallen. Es ist schnell vorbei. Geht jetzt also ordentlich und ohne Drängelei dort hinüber in den Wagen. Los, einsteigen! Wird's bald! Du auch, hier gibt's keine Ausnahmen. Nur ein Brausebad, was gibt's da zu heulen? Ach schon, sonst passiert was! Hör auf, so zu drängeln! Los, rück zusammen! Schneller! Achtung, die Türen zu! Es scheint alles zu funktionieren. Ich bin unschuldig. Und meine Rede? Routine-Sache. Schlauch anschließen. Unschuldig. Ich werde selbst den Motor anlassen. Man hört sie an die Wand trommeln. Ist alles fertig? Hatte ich aber eine Idee, eine Eingebung. Du wirst den Motor anlassen. Deine erste Amtshandlung. Nein! Haltet ihn fest! So ist gut. Jetzt keine Widerrede mehr. Man hört sie an die Wand trommeln. Komm mit. So ist recht. Jetzt steig aufs Trittbrett. Siehst du das Armaturenbrett? Das da ist der Zündschlüssel. Fass ihn an. Nimm ihn in die Hand. Spürst du das kleine Stück Metall zwischen deinen Fingern? Jetzt ein kleiner Ruck. Dreh den Schlüssel um. Unschuldig. Sie sind unschuldig. Dreh ihn um. Wir brachten »Gelassen stieg die Nacht ans Land« von Adolf Schröder. Es sprachen Volker Lechtenbrink, Günter Tabor, Max Noack, Norbert Kappen, Heinz Schimmelpfennig, Rudolf Jürgen Bartsch, Herbert Mensching, Herbert Fleischmann, Alois Garg, Werner Schumacher, Stefan Orlak, Anton Ippen, Gerhard Becker, Fred Mehr, Wolfgang Schirlitz, Heinz Schacht, Karl-Heinz Delo, Kurt Lieck und Alwin Joachim Meyer. Regie Heinz-Wilhelm Schwarz. Musik Enno Dugend. Produktion WDR 1963.